Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Balkan-Pop und Klezmer-Beats, osteuropäische Clubs, Trends in der Clubmusik. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. I go to a club on a Saturday night. I order a vodka to make me feel right. The place is packed, dancing couples everywhere. Take a seat in the corner and stand. Suddenly I see you dancing too. Your hips are shaking, I don't know what to do. I wanna talk to you, but my mouth is dry. Oh, why am I so shy? Yabby dabby day, yo bo bo boy. I wanna be a disco boy. Wanna dance with you, wanna hold you tight. Wanna make you mine tonight. Yabby dabby day, yo bo bo boy. A disco boy, wanna dance with you, wanna hold you tight, wanna make you mine tonight. I'm heading to the bar to have another drink. Yes, I need a drink and some time to think. Five vodkas later, I have a plan. You know I must be brave and act like a man. Like Siberian shaman, I fall into a trance. People come closer to see my disco dance. So come closer to and keep me in view. What I'm singing is just for you. Yabby dabby day, yo bo bo boy. I wanna be a disco boy. Wanna dance with you, wanna hold you tight. Wanna make you mine tonight. Yabby dabby day, yo bo bo boy. Be a disco boy, wanna dance with you, wanna hold you tight, wanna make you mine tonight. Yabby dabby day, yo bo bo boy. I wanna be a disco boy. Wanna dance with you, wanna hold you tight. Wanna make you mine tonight. Man nennt ihn auch den King des Balkan-Pop. Stefan Hantel alias Chantel gilt als der treibende Keil einer Musikrichtung, die es so noch nicht gegeben hat. Die Verbindung von osteuropäischer Folklore mit den elektronischen Rhythmen der modernen Clubmusik. Chantel, der sich an der Musik seiner rumänischen Großeltern orientierte, hat mit dem Bukovina Club ein Erfolgskonzept geschaffen, an das sicher anfangs niemand geglaubt hat. Fernab von abgegriffenen Bezeichnungen wie Weltmusik hat er den Sprung in die aktuelle Musikkultur geschafft und das mit seiner einzigartigen Verquickung von Tradition und Moderne. Chantel wird uns in diesem Soundcheck immer wieder begleiten, indem es um Balkan-Pop und Klezmer-Beats geht. Und im Zuge der Balkan-Pop-Partys, die Chantel mit großem Erfolg veranstaltet, rückt nun eine völlig neue Szene ins Licht der Öffentlichkeit. Geige, Tuba, Akkordeon, Flöte, Posaune, kein Problem für den Watcher-Clan aus Marseille. Die vierköpfige Band mit jüdisch-algerischer Herkunft ist ein Zeichen dafür, wie international Balkan-Pop geworden ist. Hören wir vom Sampler Balkan Beats Volume 3 den Watcher-Clan mit Balkan Kulu. Thank you. Entweder man liebt oder hasst diesen Song, aber im letzten Jahr gab es einfach kein Entkommen vor Samin und seinem Hit Heater. Damit brachte der Berliner Produzent die Discos zum Kochen und hat ganz nebenbei das Akkordeon in der populären Dance-Szene wieder salonfähig gemacht. Eine ganz wichtige Band, die sich im Balkan-Pop einen Namen gemacht hat, sind Balkan Beatbox. Dahinter steckten zwei Israelis, die sich in Brooklyn, New York trafen. Der eine spielte Klarinette in einer Klezmer-Formation, der andere war Drummer in einer Punk-Rock-Band. Und das beschreibt die Kompromisslosigkeit von Balkan Beatbox, Hip-Hop, Dub, osteuropäische Folklore. Schaut man auf den Tourplan des mittlerweile zur kompletten Band angewachsenen Projektes, so sind Balkan Beatbox eher in Europa zu treffen als in den USA. Und so kam es, dass eine der angesagtesten Bands aus Rumänien, die Mahalarei Banda, mit einem Remix von Balkan Beatbox die Tanzfläche füllt. Mit Red Bula zu finden ist das auf dem Sampler Electric Gypsyland. Volume 2. Jetzt, wo Balkanpop salonfähig geworden ist, springen auch immer mehr alte Hasen auf den Zug auf. Produzenten wie der belgische Dirk Zwartenbrücks alias Buscemi zum Beispiel. Buscemi hat ziemlich gute Impulse im Bereich des Brasilectro gegeben, interessante Samba-Rhythmen mit Club-Sounds vermischt und macht jetzt das gleiche mit Balkanpop. Hören wir Buscemi vom Sampler The Balkan Club Night mit Sahib Balkan. Iman. Aha, honey. Lange vor Chantel haben schon andere an der Verquickung von osteuropäischer Folklore und Clubrhythmen gearbeitet. Der unscheinbare Rootsman aus dem englischen Bradford hat schon Mitte der 90er experimentiert und es geschafft, Dub-Rhythmen mit Akkordeon und klagenden Gesängen zu verquicken. Zu finden ist der folgende Track auf dem Soundtrack des letzten Fatih Akin-Films Auf der anderen Seite. Rootsman mit Ta Travudia. Was wäre Balkanpop, was an sich schon eine mutige Vermischung an Stilen darstellt, ohne die Exoten? Beispielsweise Upper Rooms, die auf dem norwegischen Label Beat Service erschienen sind. Dahinter steckt ein norwegischer Klangtüftler, der sich 2002 wohl gefragt hat, wie klingt Kraftwerk und Balkanmusik in einem Song? Herauskam Transbalkan Express. Shadows of the night. of the night. Shadows of the night. Thank you. Die Wotschka, vielleicht die amerikanische Antwort auf Balkanpop. Die Gruppe kommt aus Denver, Colorado, mixt osteuropäische Elemente mit Rockmusik und hat sich damit, wen wundert's, besonders in Europa einige Fans geschaffen. Wir hörten aus ihrem aktuellen Album How It Ends den Titel Such a Lovely Thing. Hip-Hop, Soul, R&B gemischt mit rumänischen Musikelementen, was klingt wie auf dem Schreibtisch einer Plattenfirma entworfen, ist mit Miss Platinum Wirklichkeit geworden. Die Berlinerin, die rumänischer Herkunft ist, hat erst mit dieser schrägen Kombination Erfolg und ist vom Label der Fantastischen Vier unter Vertrag genommen worden. Ihr Debütalbum ist dann auch eine Kombination aus Folklore und Hip-Hop-Beats geworden. Hören wir Miss Platinum mit dem etwas schwermütigen Sinking Boat. Ship named Zed. Frankfurt scheint eine kreative Keimzelle für Balkanpop zu sein. Nicht nur Chantel kommt von dort, sondern auch DJ Stefan Müller, der sein Projekt EastEnders nennt. Und der Track Vino Vino zeigt, wie wenig Berührungsängste zwischen der traditionellen Musik des Balkan und der Verquickung mit aktuellen Clubstilen liegen. Wer dachte, dass sich Drum and Bass mit Balkanpop vertragen kann? Das funktioniert auf jeden Fall auf den einschlägigen Partys sehr gut und zeigt, wie offen hier die musikalische Szene noch ist. Hören wir die EastEnders vom Sampler The Balkan Club 9 mit Vino Vino. Oh, Zeit mal einen eigenen Titel der amerikanischen Formation Balkan Beatbox zu hören. Die schräge Truppe hatte anfangs Schwierigkeiten, einen Stil zu finden, der ihren musikalischen Vorstellungen entsprach. So haben sie sich kurzerhand selbst einkreiert und sind rechtzeitig auf den schon langsam anrollenden Zug des Balkan-Pop aufgesprungen und mittlerweile eine feste Größe in der Szene. Hören wir Balkan Beatbox mit ihrem Hit Bulgarian Chicks. Hey! zu den Nachrichten noch die Interpretation von einem Titel der rumänischen Mahalarei Banda von DJ Click zu finden auf dem Sampler Electric Gypsyland Volume 2 mit Romano Dance.